Ich preise das Blut des Lammes, das stärker ist als mein eigenes verderbtes Blut und mich gleichgestaltet dem Bilde Gottes. Im Blut des Lammes ist die Macht, die löst von Satans List und Kraft. Drum rühme ich des Lammes Blut, das solche großen Wunder tut. Was kann mir schaden, Satans Macht? Das Opfer Jesu ist vollbracht. Vergossen ist sein teures Blut, das mich erlöst, macht alles gut. Ja, wenn du unter ganz bestimmten Bindungen leidest, nenne sie konkret bei Namen und rühme darüber Jesu Siegesmacht. Und du wirst seinen Sieg erfahren.